Der Ausbruch war keine Überraschung für mich. Ich erwartete ihn. Wir alle erwarteten ihn, vermute ich. Das ist jetzt im Rückblick schwierig zu beschreiben. Was er tat, war, den jungen Bell zu einem Spiel zu verleiten. Er erschoss ihn. Dann erschoss er Olinger, als der vom Mittagessen zurückkam. Niemand trauerte Olinger nach, aber Bell war beliebt. 20. Chisholm Ranch. Stellen Sie sich vor, man würde ihn wieder ausgraben und ihn herausholen. Man würde kaum etwas sehen. Vielleicht würde Garretts Kugel jetzt nicht mehr in dickem, feuchtem Fleisch stecken. Sie würde wie eine Murmel in seinem Schädel umherrollen. Vom Kopf würden sich die Wirbelknochen wie eine Reihe Perlknöpfe an einem teuren Mantel bis zum Becken hinabreihen. Und ein paar Handschellen wären noch da, die seine zartgliedrigen Knöchel zusammenhielten. Obwohl er tot war, begruben sie ihn in Fußeisen. Auch der Silberbeschlag beider Stiefel wäre noch da. 21. Offenes Land oder Wüste? Bauder Schuri, siehst du einsam auf dem Weg? Colt genommen, Freund zerronnen, Leichen in der Deck liegen auf dem Weg. Morgensonnen ist entronnen, tanzt am Baum vorbei. Rinder wie am Friedhof, den es seinerlei. Tanzt am Baum vorbei. Da ging Sally, da ging Tom. Ich ging durch Freunde, eine Bomb. Traurig ist das, Freunde gehen. Berge. Lauf, Indianer, lauf und lauf, folge mir und spür mich auf. Lauf, Indianer, lauf und lauf. Traurig ist das, Freunde gehen. Kommt als Rächer, taucht in Bäche, in die Kuh. Die 22. Maxwell Ranch. Charlie, Tom, du, Garrett. Wer? Wer hat Garrett angeheuert? Weiß nicht. Er hat Charlie erwischt wegen... Das war nur Pech. Er wusste von Stinking Springs. Er hat Tom O'Folliard erwischt wegen seiner Schwester. Er erwischt dich wegen... Wo werde ich sterben? Da oder hier? Unter meinen Augen trocknet das alles schon. Alles trockenes Blut. Er wird dich nicht auf Chisholms Ranch sterben lassen. Nicht in der Nähe von Sally. Ich hatte Chisholm gern. Du hast sie gern gehabt. Er ist ein Rinderbaron. Ein Gringo-Politiker. Es gefällt ihm, Dinge zu besitzen, Leute herumzuschieben und sie zu kaufen. Du bist nur ein Junge. Geh und schneid ein Stück Fleisch ab, Billy. Nimm die Streichhölzer. Das Ende ereignet sich um Mitternacht in Texas. Garrett und seine Hilfs-Sheriffs reiten auf Maxwells Ranch ein. Maxwells Schlafzimmer befindet sich in einer Entfernung von 20 Yards von Celsas Küche. Garrett lässt die Hilfs-Sheriffs zurück. Sie rauchen auf der Veranda. Er geht in das dunkle Zimmer, in dem Maxwell schläft. Barfüßig, ein Messer in der linken Hand, geht Billy auf das Kühlhaus zu. Als er an Maxwells Zimmer vorbeigeht, bemerkt er die beiden Männer draußen. Hier in S? Hier in S? Garrett tut jetzt genau das, was ihn retten wird. Ganz leise klettert er über Maxwell und schlüpft zwischen Maxwell und der Wand ins Bett. Billy betritt das Zimmer. Er zündet ein Streichholz an und geht auf die liegenden Körper zu. Hier in S? Quienes con esos hombres afuera? Pete? Pete Maxwell sagt kein Wort. Er fühlt das geölte Schrotgewehr Garretts an seiner Wange. Dann hört Billy den Atem des zweiten Mannes. Er beugt sich nach vorn, tastet mit seinen Händen am Bett entlang. Da fühlt er die Stiefel eines zweiten Mannes. Er tastet sich nach oben und berührt Garretts langes, schwarzes Haar. Pat, du alter Hurensohn. Weil Garrett nahe daran ist, in Gelächter auszubrechen, feuert er. Die Augen wie hell schimmernde Schuppen, die Krallen einer Kugel kommen auf mich zu. Wie die Finger einer Frau scheiteln langsam mein Haar, greifen hinein. Langsam, ganz langsam, lassen die Haut wie einen Hauch hinter sich und das langsam fließende Hirn. Als würde Feuer heraussickern, das rötlich-graue Hirn fließt und schreckt das Haar langsam auf. Miss Angela Dees Augen schauen wie ein Boot, das in Brand geraten ist. Ihre Kehle ist eine Küche warm auf meinem Gesicht, sich heben und senken, mein Kopf, mein Mund aufgerissen und sie saugt meinen Atem auf, als würde warmer Teer strömen, während der Mann mit dem hellen Blechstern wie ein verschwommenes Bild im Dunkeln sagt, aufhören, Jesus, Jesus, Jesus! Das Ende von allem, ich liege an der Wand, das brennende Jucken der Kugel in meinem Kopf festgefroren. Gerrits Stimme, dazu die Billy, Billy sagt und die beiden anderen tanzen im Kreis und sagen, wir haben ihn erwischt, wir haben ihn erwischt, den kleinen zusammengeschrumpften Scheißkerl. Ich bin froh, über den Schmerz. Er hält mich am Leben, der Schmerz am Knochen und Sonnen gehen überall auf. Aus den Wänden und dem Boden, Gerrits Kinn, Backen und Magen, tausende von entzückenden, perfekten Sonnenkugeln zerbrechen einander bei jedem Klick, Klick, Klick, Klick. Wie beim Reinigen einer Pistole an einem Samstagmorgen, wenn die Kugeln über das Bett hüpfen und klicken. Und du wirfst sie über den Boden wie und dann in die Luft und du siehst, wie viele du in einer Hand fangen kannst. In der linken, Orangen rollen durchs Zimmer und ich weiß, es ist mein Hirn, das heraussprießt, wie rotes Gras, dieses Zerbrechen, wo rote Dinge warten. Die gesammelten Werke von Billy the Kid, nach dem gleichnamigen Theaterstück von Michael Ondaatje. Deutsch von Werner Herzog. Musik Max Nagel. Hip-Hop-Tracks Markus Mohr, Tan und P-Rhyme. Mit Fabian Busch, Wolfgang Michael, Thomas Thieme, Ulrike Krumbiegel, Sophie Reuß, Christian Giese, Matthias Matschke, Katharina Thalbach, Thomas Holländer, Volker Arndt, Christian Mücke, Wilhelm Füchsel, Friedemann Körner, Christian Rode. Ton Brunhild Thomas und Axel Sommerfeld. Regieassistenz Markus Mohr. Funkeinrichtung und Regie Robert Mateka. Produktion Deutschlandradio Berlin und Südwestrundfunk 1999.